Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Auch wenn der Sommer sich draußen irgendwie verabschiedet hat. Hier regnet es nur noch. Ich sehe überhaupt kein Blau mehr am Himmel. Ja, das ist überhaupt nicht mein Magic-Style quasi. Aber da reicht mein Magic auch nicht, um da irgendwie blauen Himmel zu machen. Ich hoffe, dass die Regenwolken sich bald wieder verziehen und dass wir wieder ein bisschen Richtung Sommer gehen, weil vorhin war ich unterwegs. Da hatten wir 13 Grad. Also, das ist nicht Juli-Style, muss ich wirklich sagen. Aber was soll's, da können wir nichts machen. Es wird auch wieder Sommer werden, denke ich mal. Ja, jetzt mache ich erstmal das Video für euch und wenn ich mit dem Video fertig bin, also wenn ihr das mit 18 Uhr ungefähr sehen werdet, dann bin ich schon im Gym und heute ist Beine dran. Beine, Core-Muskeln heißt Bauch, untere Rücken, Seiten, all die Muskeln, die quasi dafür sorgen, dass man sich die Lenden. Den Lendenwirbelbereich nicht so leicht verknackst und da geht heute richtig Fokus rein, weil es ist ja auch wichtig, Beine und diese Core-Muskeln also wirklich intensiv zu bearbeiten, weil die Pyramide baut man ja auch nicht so rum auf, dann kippt es halt einfach um. Deswegen ist es wichtig, das Fundament auch immer stabil und stark zu haben und das ist halt Beine und Körpermitte. Ist quasi genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, darauf baut alles auf und was ich auch vorher immer gemerkt habe, immer wenn man viel Beine trainiert, dann boostet das auch oben leichter. Also irgendwie, das korreliert miteinander. Also sagt ein Freund von mir auch, der sieht noch ganz anders aus als ich, also der ist richtig schön trainiert, ist ein richtiger Adonis. Der sagt auch, also Beine intensiv trainieren, pusht auch nochmal die Testosteronausschüttung quasi, sodass man da dann nochmal richtig auch im Oberkörper boostet, wenn man intensiv die Beine trainiert. Ja, deswegen ist heute, wie gesagt, Beine dran und Bauch und Körpermitte. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist nochmal die Wall. Und zwar habe ich da eine interessante Geschichte, die nur das Leben schreiben kann. Also da könnte man sich den Kopf drüber zerbrechen, auf solche Geschichten würde man nicht kommen. Da habe ich eine echte Geschichte für euch nach, wie heißt das, nach wahren Begebenheiten. Genau, nach wahren Begebenheiten. Also wirklich, wirklich krass. Ich fange nochmal an, über die Wall zu sprechen. Also bei der Wall, bei dem Konzept der Wall geht es ja darum, dass Frauen ihre Blüte quasi ungefähr, ich sag mal, sie pieken ungefähr im Alter von 19 bis 21. Sie pieken und viel früher werden sie auch schon gepiekst, das ist ein anderes Thema, aber sie pieken in ihre Prime mit 19 bis 21 nach meinen Beobachtungen. Also sie werden nie wieder so schön sein wie in diesem Zeitraum. Also da haben sie die wundervollsten Haare, die Haare sehen gesund aus, die Haut ist super. Super glatt und jung und wahnsinnig attraktiv und für uns Männer richtig schön ansprechend. Die Proportionen sind perfekt. Der Fettanteil am Körper ist genau da, wo er sein muss und da, wo er nicht sein darf, da ist er auch nicht. Also das ist dieses wunderbare Alter, wo die Frauen, also wirklich, wie gesagt, die Haut schimmert toll, also wenn die ein paar Tage in der Sonne sind und so weiter. Bin ich wirklich Fan von, muss ich sagen. Das ist so die Prime der Frau. Da haben sie diese schmale Taille und überhaupt keine Fettansammlung am Bauch und so weiter. Das ist also wirklich toll. Jeder von euch, der schon mal so ein junges Mädel hatte, die fühlen sich auch super an. Kann ich also wirklich jedem von euch nur empfehlen. Und dann mit 21, natürlich sehen sie mit 23 immer noch wunderschön aus und mit 24 auch. Aber schon lange nicht mehr so fresh wie mit 2021. Und wenn man da, ich sage jetzt mal, inzwischen sich lang genug mit unseren Themen beschäftigt und das auch mit der echten Welt draußen abgleicht, also Theorie und Praxis quasi in Einklang bringt, dann werdet ihr feststellen, es deckt sich genauso mit dem, was ich euch sage. Und ja, also die Frauen sind dann wirklich, also es geht schon langsam bergab. Also eine 25-Jährige, und jetzt kommt ja auch noch dazu, die dann ihre Runden auf dem Karussell gedreht hat und die hat ja einige Runden mehr gedreht als die 20-Jährige, ist ja logisch, da liegen ja nochmal 5 Jahre dazwischen. Und was die Mädchen da heute für Möglichkeiten haben über Social Media, die ganzen Apps, wie die bewundert werden von den ganzen Mangina-Bluepillern, die haben einfach unendliche Möglichkeiten. Und die nutzen sie. Solche Möglichkeiten hat der heftigste Alpha nicht. Wie eine normale durchschnittliche Trulle. Also eine Durchschnittspflaume, eine 6,5 oder eine 7. Eine Bekannte von mir, ich hab mehrere Bekannte, ich habe überall Frauen auch in meinem Umfeld und so. Und da sind Dreien dabei, da sind Vieren dabei, da sind Fünfen dabei. Und die kriegen alle einen Magic Stick von irgendeiner Mangina Blue Pill Männchen. Und also das sind Frauen, da würde ich nicht ansatzweise beigehen, da spricht mich überhaupt nichts an. Und auch bei denen wird die Lücke gefüllt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und deswegen kann eine 7 oder eine 8, eine junge 7 oder 8, 21 zum Beispiel, die kann sich nicht retten vor Angeboten und sie wird diese Angebote nutzen. Deswegen ist eine 25-Jährige einmal nicht mehr so attraktiv von ihrem Äußeren, nicht mehr so attraktiv wie eine 21-Jährige. Das ist schon lange kein Vergleich mehr, achtet mal drauf. Also wenn ihr eine wunderschöne 21-Jährige seht und eine wunderschöne 25, 26-Jährige, die 21-Jährige ist noch frischer. Die Proportionen sind noch besser an den richtigen Stellen. Müsst ihr einfach mal drauf achten. Das heißt nicht, dass die 25-Jährige nicht mehr attraktiv ist, wollen wir uns nichts Falsches vormachen, aber es geht halt noch eine Nummer krasser, meiner Meinung nach. Mit 25 sehe ich jetzt schon, bei 25 würde ich auch definitiv dann irgendwann einen Cut machen, ich mag sie eigentlich noch jünger, aber da sieht man dann schon, dass sie ja, jetzt so langsam, die Frische geht raus. Auch dieses Strahlen, dieser wundervolle Blick, müsste man darauf achten. Ein junges Mädchen hat immer diesen... Oh, was kann mir die Welt noch bringen? Und ich habe Bock auf das Leben. Ich habe Bock, was Neues zu entdecken. Ich habe Bock auf den Urlaub mit dir. Ich habe Bock auf überhaupt mit dir, überhaupt nur jetzt mal mit dem Auto eine Runde zu drehen. Also die ist noch richtig begeisterungsfähig. So eine 19-, 20-Jährige ist noch richtig begeisterungsfähig. Und wenn sie dann 25, 26 ist, dann seht ihr schon, die Augen werden, dieses Begeisterungsfähige geht raus. Es wird alles so ein bisschen kälter und berechnender. Und ja, da muss jeder für sich selber, wenn man das einmal gesehen hat, also wenn man einmal diese Nuance für sich verinnerlicht hat, dann merkt man, was man will und was man nicht will. Jedenfalls eine 25-Jährige beispielsweise ist jetzt ganz klar, also erstmal nochmal zurück zum Konzept der Wall. Man sagt ungefähr bei 30 Jahren, roundabout 30 Jahre, wenn die Frau 30 wird, hittet sie die Wall. Das heißt, von da an, buff, geht sie durch die Wall durch, crasht da quasi durch und die Schäden im Gesicht sieht man dann. Dann wird die Haut faltig, die Proportionen stimmen nicht mehr, der Blick, alles, diese ganze jugendliche Frische, die Haare sind nicht mehr so fein, die werden ein bisschen stumpfer und so weiter, müsst ihr mal drauf achten. Die werden auch schon grau, also manche kriegen schon graue Strähnchen, die ein oder andere. Und also wie gesagt, das ist auch von der Natur, denke ich mal, für uns Männer so angelegt, dass wir einfach nur, wenn wir noch nicht fehlindoktriniert sind, also wenn wir einfach nur nüchtern auf die Frauen drauf gucken, sollen wir evolutionsbiologisch sofort für uns festmachen können, wer ist von seiner Jugend, von seiner Fruchtbarkeit der beste Partner, also der, um jetzt zum Beispiel Nachkommen zu zeugen. Weil die Natur interessiert sich nicht für unsere gesellschaftlichen Auswüchse. Das ist der Natur völlig egal. Die Biologie interessiert sich für Fortpflanzung. Und deswegen sehe ich das inzwischen ganz glasklar. Ich habe das immer schon gesehen, aber das war mir noch nie so klar, wie es mir inzwischen ist. Und wenn ich da jetzt drauf gucke, sehe ich, okay, das ist die junge, frische, fruchtbare Blüte. Und das ist die andere Trockenpflaume. Auf die habe ich auch keinen Bock mehr. So, und mit 25 sehe ich ihren Schatten schon auf der Wall. Und die Wall sieht sie auch schon, hat sie schon fest im Blick. Die 21-Jährige, 20-Jährige, die hat noch keinen Schatten auf der Wall. Aber die 25, 26, 27-Jährige hat einen ganz krassen Schatten schon auf der Wall. Die beiden sehen sich schon. Die wissen, dass sie sich bald begegnen werden. Und deswegen, glaube ich, ist das in der Natur auch so angelegt, dass wir Männer das auch sehen. Also wir sehen die verschwindende Blüte in ihr. Und dann sagt uns eigentlich die Natur ganz glasklar, geh ein bisschen jünger, nimm mir was Frisches. So, das wurde uns gesellschaftlich natürlich abkonditioniert. Wir sollen 40, 45-jährige Frauen auch attraktiv finden. Aber selbst meine Mutter hatte neulich, also ich habe mit meiner Mutter telefoniert und das finde ich ja krass. Also ich hatte ja früher diese Differenzen mit meiner Mutter und diese Schwierigkeiten. Aber sie hat ja auch inzwischen, sie wird jetzt morgen 60 und sie hat inzwischen auch einen glasklaren Blick und sie sagt auch zu mir, ja mein Sohn, was willst du denn mit so einer Trockenpflaume? Nimm dir was Junges, Frisches, sagt meine eigene Mutter zu mir. Das heißt, auch sie hat die Zusammenhänge begriffen. Und ja, so, das ist dieses Konzept der Wall. Und wenn die Frau dann da durchgegangen ist, ist diese Frische auch weg, dann hat auch in der Regel der Alpha-Bad-Boy hat dann mit ihr auch nichts mehr zu schaffen, der hat da keinen Bock mehr drauf. Das sind dann die Überbleibsel und die Beta-Männer, die das noch nicht richtig verstanden haben, die sind dann für diese Frau da. Sie sucht sich einen Provider, der Beta-Mann ist dankbar, dass er überhaupt noch irgendeine abbekommt. Ja, die beiden finden dann ihre große Liebe, so kommt es denen zumindest vor. Und dann können sie ihr Ding machen und werden in der Regel nach nicht glücklich, weil die Frau ihren Beta-Mann natürlich hart dominieren wird. Er wird da in der Regel kein Glück finden. Das sind ganz spezielle Dynamiken, die damit zu tun haben. Jedenfalls ist es so, die Alpha-Männer jetzt beispielsweise, ich zum Beispiel, Ist lustig, das von sich selber zu sagen, aber ich zum Beispiel, meine Zielgruppe ist nicht mehr die 32-Jährige. Ich habe da kein Interesse mehr dran. Wie viele gute Jahre kann sie mir noch geben? Mal abgesehen davon, dass ich ihre Jahre ja gar nicht mehr will. Aber ich weiß, dass sie durch die Wall durch ist. Ich weiß, dass sie unzählige Runden auf dem Karussell hat. Ich weiß um das ganze Baggage, das sie mitbringt, die ganzen Probleme, ihre ganzen nicht aufgearbeiteten psychischen Ballast. Damit will ich mich nicht rumplacken. Ich nehme ein 19-jähriges Mädchen, um ein bisschen Spaß zu haben, kann gerne mit der in Urlaub fliegen. Die ist noch begeisterungsfähig, die freut sich. So. Und das macht dann wirklich Spaß. Mit der kann ich in Urlaub fliegen, mit der kann ich ein paar Tage verbringen und so weiter. Und für kurze Engagements ist es genau das Richtige. Und ich würde auch sagen, für kurz, da sage ich auch ein Jahr, zwei Jahre, weil das interessant ist bei diesen jungen Mädchen, die wollen auch gar nicht schwanger werden. Hatte ich schon mal in einem anderen Video gesagt. Die wollen das Leben noch genießen. Die sind ja auch so fehlindoktriniert. Die wollen Karriere machen, die wollen Abitur machen, die wollen studieren. Auf gar keinen Fall wollen die schwanger werden. Und das ist aber auch eine Garantie für den Mann. Also keine Garantie gibt es nicht. Man muss es immer mit Vorsicht genießen, das Ganze. Aber man kann natürlich als Mann dann sagen, okay, wenn man das weiß, wenn man das gescreent hat, wenn man sie so ein bisschen durchschaut hat, die will nicht schwanger werden. Auf gar keinen Fall. So, diese Gefahr habt ihr dann nicht, weil sie will selber jetzt kein Kind. Sie will jetzt auch selber keine. Ich habe mich auch mit einer Freundin unterhalten, die sagt, sie findet immer Männer ansprechend, junges Mädchen, mit der ich mich unterhalten habe, sie findet immer Männer ansprechend, von denen sie jetzt schon weiß, die wollen sich nicht langfristig an sie binden. Also diese Männer machen sie an. Und die Männer, die sich langfristig an sie binden wollen, finden sie abstoßend, im Alter von 19. Hochinteressant. Wenn die dann erst 28, 29, 30 ist, will sie den Beta-Mann, der sich an sie binden will. Das heißt, jetzt will sie den Mann, der sowas sagt, wie ich jetzt sage. Normalerweise müssten ja diese Videos, die ich hier mache, abstoßend wirken auf Frauen. Und die müssten sagen, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, was ich da für Nachrichten kriege. Und die Frauen bewerben sich quasi bei mir. Und das ist verrückt, ihr Frauen. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Ich weiß es schon. Okay. Bewerben sich quasi bei mir, gerade weil ich diese Art von Videos mache, weil ich mich an die nicht mehr binden will, wollen sie sich selber beweisen, dass sie mich vielleicht nochmal umdrehen können und so weiter. Aber Ladies, ich kann euch sagen, das wird nichts. Ja, jedenfalls zurück zu dem Konzept der Wall. Sie wird danach nie mehr die gleiche sein. Deswegen, ein junges Mädchen ist mit vielen Vorteilen verbunden. Die jungen Mädchen werden aber auch, wenn die jungen Mädchen jetzt, oder beziehungsweise wenn ein Mann wie ich auf ein junges Mädchen steht, und ich meine damit natürlich eine Volljährige, um das nochmal ganz klarzustellen, wenn der Gesetzgeber sie für volljährig erachtet, beachte ich sie auch für volljährig und darf natürlich sie vollumfänglich für meine Zwecke nutzen. Das ist doch völlig klar. Und da ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Sie ist volljährig. Damit ist das definiert. Jetzt ist es natürlich so, diese jungen oder beziehungsweise auch diese Männer wie ich, die das so offen kommunizieren, werden auch von den älteren Frauen gleich beschämt. Ja, was willst du denn mit so einem dummen kleinen Küken? Verstehe ich gar nicht. Warum ist die denn dümmer? Die ist nicht dümmer. Die ist nicht dümmer als die Alte. Die Alte ist dümmer. Die will mich natürlich nur beschämen und mich manipulieren, indem sie sowas sagt. Quasi, ja, du kannst also nur die kleinen Mädchen von dir beeindrucken, quasi. Sowas wollen sie sagen. Für eine richtige Frau reicht es nicht. Also die wollen einen gleich beschämen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und da kann ich auch jeder Frau, die sowas sagt, wirklich an die Hand geben. Es gibt nichts Leichteres zu klären als eine Single 35-Jährige. Es gibt nichts Leichteres, als das für mich klarzumachen. Diese Früchte, die hängen so niedrig am Baum. Da muss man nur am Baum vorbeigehen, da reicht der Windzug, dann fallen die alle runter, dann kann man sie vom Boden aufheben. Da muss man nicht hochklettern, um irgendwas zu pflücken. Es gibt nichts Leichteres als die, weil die haben Torschlusspanik. Die wissen, okay, ich bin durch die Wall durch, ich habe kaum noch Möglichkeiten, schwanger zu werden, wenn dann jetzt, die Zeit tickt denen davon und all das wissen die. Und deswegen gibt es nichts leichter als das, sich eine Frau in dem Alter wirklich, für mich jetzt beispielsweise, das ist, Milfs zu basten, ist für mich keine Herausforderung, muss ich wirklich sagen, weil die sind einfach, die machen auf Fingerschnipp, was ich will. Ganz anders sieht das schon wieder aus bei der 19-Jährigen, um die sich alle Alphas streiten. Was heißt streiten? Aber alle Alphas am Ende des Tages, ich streite mich um gar keine Frau mehr, weil ich weiß, die gehört mir sowieso nicht. Und wenn sie mit einem anderen mitgeht, ja, so what, heirate du sie. Damit hast du mir wahrscheinlich schon vieles erspart. Am Ende des Tages, viele Alphas streiten sich natürlich um diese jungen Mädchen, die haben die Auswahl. Die müssen nicht mich Alpha nehmen, die können auch den Alpha nehmen, die können auch den nehmen. Da gibt es noch ganz andere Typen. Es gibt immer einen, der ist noch mehr Alpha als der andere. Es gibt immer noch einen, der ist noch mehr Superstar. Der ist noch mehr Fußballer, der hat noch mehr eine bessere Lofts am Maschsee und fährt tatsächlich sogar Ferrari. Was kann ich gegen den tun? quasi, wenn er dann auch noch Alpha ist. Viele von diesen High-Flyern, sage ich mal, die einen hohen Status haben, was die Finanzen und so weiter angeht, sind auch nicht unbedingt Alpha. Die haben das auch nicht verstanden. Ich sehe das bei vielen Unternehmern und so weiter, wie sehr die ihre Frauen pleasen. Das ist schon quasi lächerlich. Also es sind viele Dynamiken dazwischen. Und auch nicht jede Frau steht auf jeden Mann. Das ist ja auch so. Also da kann man noch so viel Alpha sein. Manche Frauen stehen einfach nicht auf mich. Sehr viele Frauen stehen auf mich, aber manche Frauen stehen auch einfach nicht auf mich. Die gucken mich an und sagen, boah, diesen Typen, was ist mit dem? Da kann ich nichts von abgewinnen. Also das darf man auch nicht immer auf sich zurückkommen lassen. Das spielt halt auch mit rein. So, gut, wenn man das jetzt alles so verinnerlicht hat, dann versteht man noch die Tendenzen und dann weiß man noch, was man will und was man nicht will. Also ich habe da meine Entscheidung ganz klar getroffen und ich fliege lieber mit dem jungen 19-jährigen Küken in Urlaub und mache mir da eine gute Zeit und lass sie bei mir ihre Runden springen. Und die springen wunderbar. Also das ist wirklich toll, was die heute können. Das muss man ja auch noch sagen. Also die Ältere kann oft weniger als die Junge. Kann ich euch so aus meiner Erfahrung sagen. Also ich hatte die Mädels schon in allen Altersklassen. Ich hatte sie schon mit 18, 19, 20. Ich hatte sie schon mit 35, 37, 32, 30. Und wenn ich das so im Vergleich sehe, muss ich wirklich sagen, von der Performance her ist es tatsächlich so, dass ich immer gedacht habe, okay, das ist eine reifere Frau, sage ich mal, die kann mehr. Also die kann mehr Performance im Bett abliefern als die Jüngere. Das ist aber nicht so. Die glauben, dass sie das können, aber die können das gar nicht. Die Jüngere kann mehr. Die ist mit dem Smartphone groß geworden. Die hat eine ganz andere, die hat ganz andere Mentoren gehabt, quasi, um ihre Bettfähigkeiten zu entwickeln, als die ältere Frau. Und ich hatte auch mal eine kennengelernt. Das ist auch hochinteressant. Das ist auch schon wieder. Das war auch vor meiner letzten Beziehung jetzt. Und die sagte zu mir: Ja, also wer mich bekommt, der hat die heißeste Freundin im Bett. Die heißeste Freundin. So hat sie mir das angekündigt. Und da habe ich mir auch, meine Fantasie spielte verrückt und ich dachte, boah, wenn ich die jetzt, und dann habe ich mir die natürlich auch klar gemacht und ich kann euch sagen, es war eine Enttäuschung. Also die konnte die Standardnummer. Da, so, die konnte ein bisschen drauf rumspringen und ja, gut. Da war ich anderes gewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil davor hatte ich, wie gesagt, auch, die war, wie alt war die denn? 29, 30. Und davor hatte ich direkt unmittelbar einen Vergleich, hatte ich eine 18, 19-Jährige, die wirklich richtig, also eine High-Performerin. Und danach habe ich mir habe ich eine bekommen, die mir erzählt hat, sie wäre eine High-Performerin. Und als ich sie dann getestet hatte, war die Performance wirklich ernüchternd. Unglaublich ernüchternd. So kann man sich da täuschen. Also lasst euch da nicht täuschen. Wie gesagt, das Smartphone ist der beste Lehrer für die jungen Mädchen. Gut, damit denke ich, habe ich das gut beschrieben, was ich sagen wollte. Was jetzt hochinteressant ist, und das ist die Real-Life-Komponente, die ich hier noch mit reinbringen will. Und zwar ein guter Freund von mir, Eltern leben getrennt und ein guter Freund kann man nicht sagen, aber ein Freund von mir, gut genug, wenn du siehst, gut genug bist du. Könnte es besser sein, aber bist gut genug. Die Eltern haben sich auch getrennt. Und er hat drei Geschwister, also sie sind zu viert. Und jetzt kommt der Hammer. Irgendwann war ein Familientreffen, der Vater hat die Mutter auch lange Jahre nicht mehr gesehen, bestimmt 10, 15 Jahre nicht mehr gesehen. Und bei diesem Familientreffen irgendwie eine Hochzeit von der Schwester oder was auch immer da bei denen los war. Moment, jetzt müssen wir Schluck Wasser trinken. Ja, Treffen, sieht der Vater da eine Frau stehen. Und sieht, wie die Frau sich mit seiner Tochter unterhält. Also wie gesagt, mit den Kindern hatte der Vater noch viel zu tun und die Mutter natürlich logischerweise auch, nur miteinander hatten die nichts mehr zu tun. Und dann sieht der Vater auf der Feier, sieht der Vater, wie sich eine Frau mit der Schwester meines Freundes unterhält. Und jedenfalls ging er da hin und wollte irgendwie an dem Gespräch teilnehmen und sagt, stellt sich vor, und sagt, ja, hallo, sagt er, ich bin der Vater von Julia, von Stefan, von Anton und von Benjamin. Ja, sagt die Frau, und ich bin die Mutter von Julia, von Anton, von Stefan und von Benjamin. Heißt, der Vater hat die Frau nicht wiedererkannt, mit der er die vier Kinder gemacht hat. So, er hat die Mutter seiner Kinder nicht wiedererkannt nach 15 Jahren. Und da könnt ihr euch mal vorstellen, wie die Wall wirkt. Also die Wall ist gnadenlos, die scheppert voll durch. Und Das ist, finde ich, krass. Also die Geschichte kann nur das Leben schreiben. Das ist unglaublich. Als er mir das erzählt hat, wäre ich hier fast vom Stuhl gekippt. Der Vater erkennt die Frau nicht wieder, mit der er vier, also der Mann erkennt die Frau nicht wieder, mit der er vier Kinder gemacht hat, nach 10, 15 Jahren. Und das ist der Effekt der Wall. Es gibt ja nochmal, ich sag mal vorsichtig, es gibt die milde Wall, die kommt so im Alter um die 30. Manche Frauen treffen die Wall schon mit 25, die genetisch nicht so beglückt. Manche Frauen treffen sie erst mit 35, 36. Und dann gibt es nochmal eine zweite Wall, die würde ich sagen, ist irgendwo schwer zu sagen. Also Genetik ist unterschiedlich. Also die erste Wall gibt es definitiv, die scheppert voll durch. Und die zweite ist auch nicht zu vernachlässigen. Also ich würde sagen, es gibt dann sogar nochmal eine zweite Wall, die kommt dann um die 40, 45, 50, so, und dann ist auch wirklich das letzte bisschen MILF raus aus dieser guten, und dann wird sie zu einer GILF, also zu einer Grandma ILF. Und also das ist dann die zweite Wall, und die Mutter von ihm ist definitiv durch die zweite Wall auch noch durchgeklatscht, und die hat so krasse Schäden hinterlassen, dass er die Mutter seiner Kinder nicht wiedererkannt hat. Das ist die Wirkung der Wall. Muss man sich einfach mal bewusst machen, wollte ich mal mit euch teilen, Männer. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich fahre jetzt ins Gym, mach Beine und lasst mir einen Daumen hoch da für dieses Video. Ich denke, es ist ganz informativ. Schreibt mir was in die Kommentare, lasst mir ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Teilt den Channel gerne mit euren Freunden, wenn ihr meint, ihr habt den einen oder anderen Kumpel, der sollte dieses oder jenes mal gehört haben. Ja, Männer, ich sage danke für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.